Freddy Mikrocheck! 2-2! Du mich, das hat der nächste, du wirst hier jetzt gedisst und du wirst beim nächsten Mal gebannt, weil du noch mehr Graffiti an meine Wand. Verpiss dich!